Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Fraktion der Piraten spricht nun Herr Kollege Düngel. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer und auch das mit dem Stream machen wieder, hallo. Über Taschengeld rede ich heute nicht, nee. Das mit dem Taschengeld, das wollen Sie ja machen, das Betreuungsgeld ist ja im Prinzip nicht viel anderes. Täglich grüßt das Murmeltier, habe ich mir gedacht, als ich das Thema gesehen habe zur Aktuellen Stunde. Ein toller Film läuft auch heute hier. Großes Kino, vielen Dank, Herr Lindner, Herr Laumann, dass Sie als Fraktionsvorsitzende auch eingesprungen sind und dann die Fachpolitik dann doch ein bisschen nach hinten anstellen lassen haben. Das Thema Betreuungsgeld, ja, ist ähnlich wie in dem Film. Wir haben schon an verschiedenen Stellen, auch das ist heute schon besprochen worden, ja, meinetwegen auch in der Großen Koalition ist es 2008 beschlossen worden. Darauf können wir ganz viel rumreiten. Fakt ist doch, dass jetzt gerade die Regierungs-, in der Bundesregierung, die tragenden Koalitionen, FDP und CDU, diesem Spaß zustimmen, der wirklich einfach nur Unsinn ist. Durch diese ständigen Wiederholungen, auch hier im Haus haben wir bereits drüber diskutiert, zuletzt im Juli, da haben wir auch eine recht große Mehrheit ja gefunden, dass wir festgestellt haben, Betreuungsgeld ist Quark und wir wollen das alles gar nicht. Wir können die Idee ja mal mit dem Betreuungsgeld so ein bisschen weiterspinnen. Das funktioniert ja nicht nur bei unter Dreijährigen, das funktioniert auch danach, das funktioniert vielleicht sogar auch in der Schule, da können wir das mit Homeschooling und so weiter dann auch durchziehen. Vielleicht bekommen die Schüler einfach, die dann nicht in die Schule gehen und lieber doch bei ihrer Mutter bleiben. Vielleicht 300 Euro machen wir später mit der Uni, wenn die nicht zur Uni gehen, kriegen die vielleicht 500 Euro. Das lässt sich durchziehen. Nur unsere Idee, die Piratenidee, hinter der wir ja auch stehen, so ein bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht irgendwann zu fordern und irgendwann zu haben, das hat damit nichts zu tun. Das haben Sie falsch verstanden. Ich erkläre Ihnen das gerne bei Gelegenheit dann mal ein bisschen ausführlicher. Herr Kollege Kern hat eben gesagt, SPD und Grüne starten hier gerade Wahlkampf. Ich gebe Ihnen da durchaus recht. Allerdings auf den Zug, ich habe das gerade schon angesprochen, sind Sie auch gerne beide Fraktionen mit aufgesprungen, indem Sie Ihre Fraktionsvorsitzenden hier vorne haben dazu reden lassen. Wie auch immer, Herr Lindner, ich komme dann gerne dazu, das Betreuungsgeld, wir haben ja nichts von Ihnen gehört, wir haben auch keine Position gehört, Frau Asch hat das gerade schon deutlich gesagt, das Betreuungsgeld ist Unsinn, es ist teuer, 1,2 Milliarden wird das 2014 ungefähr kosten, Geld, welches wir in anderen Bereichen brauchen, ich habe eben die Ministerin, und da gebe ich ihr durchaus recht, noch im Radio ein Zitat von ihr gehört, hier in Nordrhein-Westfalen würden wir natürlich damit letzten Endes die vielen fehlenden U3-Plätze damit dann tatsächlich auch schaffen können. Nichtsdestotrotz, davon dürfen wir nicht ablenken. Die Landesregierung hat auch hier noch weiter viel zu tun. Wir haben gestern schon über den U3-Ausbau gesprochen. Da ist noch eine ganze Menge zu machen. Ich hatte eben gesagt, durch die vielen beschriebenen Wiederholungen wird das Ganze nicht besser. Auch durch parlamentarische Zwänge, in denen Sie da sind. Toller Deal, ne? Herr Hafke hat es gerade gesagt. Wir haben zwar keine Praxisgebühr mehr, davon machen wir es jetzt mit dem Betreuungsgeld. Tolle Geschichte. Ja, vielleicht kommen wir noch irgendwann zu dem Zeitpunkt, Herr Hafke, wo auch Ihre Partei das versteht, dass man tatsächlich doch auch mit der Meinung durchaus standhalten kann. Eigentlich wollte ich Sie noch zitieren, Herr Kollege Hafke, brauche ich aber gar nicht. Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, ne, dass das Betreuungsgeld im Prinzip Quark ist. Ich glaube, wir können das so vereinfacht dann eigentlich auch stehen lassen. Es muss, wenn es doch Ihre Position ist, es muss doch schmerzen, wenn die Kollegen in Berlin jetzt so einen Unsinn dann verabschieden. Übrigens, wir reden gerade hier drüber, wir Piraten, wir twittern ja viel, Sie haben vielleicht auch in der Bild-Zeitung heute davon gelesen. Aber, kein Problem, Herr Winne. Im Bundestag ist es eben verabschiedet worden, es ist durch, Ihre Kollegen haben das geschafft, herzlichen Glückwunsch dazu, tolle Nummer. Wie gesagt, es muss doch wirklich schmerzen, eigentlich müsste ich an der Stelle ein Zitat von Oliver Kahn bringen, dass man vereinfacht gesagt, doch bitte bei seiner Meinung dann bleiben soll. Ich jedenfalls, ich bin froh, dass ich in einer Partei bin, in der ich meine Meinung einbringen kann, in der ich auch bei meiner Meinung dann tatsächlich bleiben kann, ohne so einen Kuhhandel und diese Begrifflichkeit, vielen Dank, die trifft es einfach sehr, sehr genau. Ich kann morgens in meinen Spiegel gucken, ich finde mich darin wieder und muss nicht daran denken, dass ich irgendeine verantwortungsvolle Entscheidung, wie Herr Hafke das gerade so schön sagt, irgendwie mit entschuldigen muss. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Düngel. Für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerpräsidentin Kraft. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.